Andreas Scheuchzeri. Grenzenlos ist der menschliche Wissensdrang. In der Fachpresse wie in den Zeitungen häufen sich Berichte über das Vorkommen bisher unbekannter Tiere, die den Riesenmolchen ähnlich waren, an den verschiedensten Stellen des stillen Ozeans. Schließlich erschien im National Geographic Magazine das Bulletin einer wissenschaftlichen Expedition der Universität Columbia. Dem umfangreichen Bericht entnehmen wir: Auf der Insel Rakahanga stieß die Expedition zum ersten Mal auf die Spuren eines bisher unbekannten Riesenmolches. Die Abdrücke haben 15 mit einer Zehenlänge von 3 bis 4 Zentimetern. Nach der Zahl der Spuren zu schließen, muss der Strand der Insel Rakahanga von diesen Molchen geradezu wimmeln. Weil es keine Abdrücke von Vorderbeinen gab, kam die Expedition zur Ansicht, dass sich diese Molche offensichtlich auf ihren hinteren Extremitäten bewegen. Wir verweisen darauf, dass es auf der kleinen Insel Rakahanga weder einen Fluss noch einen Sumpf gibt. Diese Molche leben also im Meer und sind wohl die einzigen Vertreter ihrer Ordnungsklasse, die im pelagischen Milieu leben. Wir warteten mit den Gewehren in der Hand auf dem Strand. Nach Sonnenuntergang tauchten die Köpfe der Molche, die verhältnismäßig groß und etwas abgeflacht sind, aus dem Wasser. Sie setzten sich in einem weiten Kreis zusammen und begannen mit ihren Oberkörpern auf eine besondere Art kreisende Bewegungen auszuführen. Man könnte dabei den Eindruck gewinnen, dass sie tanzten. Waldemar Kleinschmidt erhob sich, um besser sehen zu können. Darauf wendeten die Molche ihre Köpfe ihm zu und gleich darauf näherten sie sich ihm mit großer Geschwindigkeit, wobei sie zischende und bellende Laute von sich gaben. Als sie nur noch etwa 7 Schritt von ihm entfernt waren, schossen wir unsere Gewehre auf sie ab. Am Ufer blieben 2 tote Molche und einer mit gebrochenem Rückgrat zurück, der einen besonderen Laut von sich gab. Etwa: »Oh Gott, oh Gott, oh Gott!« Als wir die Knochengerüste präparierten, gelangten wir zu einer interessanten Erkenntnis. Dass nämlich das Skelett dieser Molche nahezu völlig mit dem fossilen Abdruck des Molchskeletts übereinstimmt, das Dr. Johannes Jakob Scheuchzer auf einer Steinplatte im Steinbruch von Öningen gefunden und in seinem Werk Homo Diluvi Testis, herausgegeben 1726, abgebildet hat. Weniger bewanderte Leser seien daran erinnert, dass der genannte Dr. Scheuchzer diese Fossilie für die Überreste des vorsintflutlichen Menschen hielt. Später erkannte Cuvier im Öninger Abdruck das Skelett eines versteinerten Molches. Durch einen osteologischen Vergleich ist es uns gelungen, unsere Molche mit dem vermeintlich ausgestorbenen Urmolch Andreas zu identifizieren. Die geheimnisvolle Urechse, wie sie in den Zeitungen genannt wurde, ist nichts anderes als der fossile Riesenmolch Andreas Scheuchzeri oder, wenn ein neuer Name nötig ist, polynesischer Riesenmolch. Ein Rätsel bleibt: Weshalb dieser interessante Riesenmolch der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit bis auf den heutigen Tag entgangen war, obwohl er zumindest auf den Inseln Rakahanga und Tokarewa in großer Zahl vorkommt. Die Eingeborenen behaupten, dass dieses Tier, sie halten es übrigens für giftig, vor 6 oder 8 Jahren aufgetaucht sei. Sie erzählen, dass die Seeteufel sprechen können und in den Buchten, in denen sie leben, ganze Wehr- und Dammsysteme auf die Art von Unterwasserstädten bauen. Angeblich sei in ihren Buchten das ganze Jahr über das Wasser so ruhig wie in einem Teich. Angeblich graben sie unter Wasser lange Gänge, in denen sie sich tagsüber aufhalten. Angeblich stehlen sie nachts auf den Feldern süße Kartoffeln und Jamswurzeln und nehmen den Menschen Hacken und andere Werkzeuge weg. Offenbar handelt es sich hier lediglich um primitive Gerüchte und Aberglauben. die allenfalls im abstoßenden Äußeren und im aufrechten Gang der unschädlichen Riesenmolche begründet sind. Dieses gelehrte Bulletin müsste an sich ausreichen, um die Frage der mysteriösen Seeungetüme, die schon so viel Gerede verursacht haben, wissenschaftlich vollauf auszuleuchten. Andrew Scheuchzer. Es ergab sich eines Donnerstags, als der Londoner Zoo für die Öffentlichkeit geschlossen war, dass Herr Thomas Greggs, Wächter im Echsenpavillon, die Behälter und Terrarien seiner Schützlinge putzte. Er war mutterseelenallein in der Molchabteilung, in der japanische Riesenmolch, der amerikanische Hellbender, Andreas Scheuchzerli und eine Menge kleiner Teichmolche, Axolotls, Grottenolme und Lurche und sonstiger Molche untergebracht war. Herr Greggs machte sich mit Lappen und Besen zu schaffen und pfiff dazu Annie Laurie, und auf einmal sagt jemand hinter ihm, krächzend, »Schau, Mutti!« Herr Thomas Greggs blickte sich um, aber es war niemand da. Nur der große schwarze Molch, der Andreas, lehnte mit seinen Vorderpfoten am Behälterrand und wackelte kreisend mit dem Oberkörper. »Ich habe geträumt«, meinte Herr Greggs und fegte weiter, dass es eine Freude war. »Schau, ein Molch«, ertönte es hinter ihm. Herr Greggs drehte sich schnell um. »Der große Molch?« Der Andreas blickte ihn an und zwinkerte mit den unteren Augenlidern. »Puh, ist das hässlich«, sagte der Molch plötzlich. »Komm weg von hier, Liebling!« Herr Greggs vergaß vor Staunen, den Mund zuzumachen. »Wie?« »Beißt der?« krächzte der Molch. »Du kannst sprechen?« stotterte Herr Greggs und traute seinen Sinnen nicht. »Ich habe Angst vor ihm«, stieß der Molch hervor. »Mutti, was frisst der?« »Sag mal guten Tag«, sagte der verwunderte Herr Greggs. Der Molch setzte seinen Oberkörper in kreisende Bewegung. »Guten Tag«, krächzte er. »Guten Tag, guten Tag«, plötzlich tauchte er unter und steckte nur den Kopf aus dem Wasser und sagt, »Warum ist er im Wasser? Warum? Puh, ist er hässlich!« Herr Thomas Greggs kratzte sich überrascht am Nacken. Aha, er wiederholt, was er hier von den Leuten hört. »Sag Greggs«, versuchte er es. »Sag Greggs«, wiederholte der Molch. »Herr Thomas Greggs? Herr Thomas Greggs?« »Guten Tag, Herr.« »Guten Tag, Herr. Guten Tag, guten Tag.« Es schien, als ob der Molch vom Reden nicht genug kriegen würde, aber Greggs wusste nicht mehr, was er ihm sagen könnte. »Also halt's Maul jetzt«, sagte er, »und wenn ich fertig bin, bringe ich dir das Reden bei.« »Also halt's Maul jetzt«, brummte der Molch, »guten Tag, Herr, schau ein Molch, ich bringe dir das Reden bei.« Als es schon dunkel wurde und die Pavillons geschlossen waren, unternahm der Zoodirektor Sir Charles Wiggum eine Begehung der verschiedenen Abteilungen, um sich davon zu überzeugen, dass alles in Ordnung sei. Als er in die Abteilung für Molche kam, planschte es in einem Behälter und jemand sagte krächzend, »Guten Abend, Herr!« »Guten Abend«, antwortete der Direktor überrascht. »Wer ist da?« »Entschuldigung, Herr«, sagte die krächzende Stimme, »das ist nicht Herr Greggs.« »Wer ist da?«, wiederholte der Direktor. »Andy! Andrew Scheuchzer!« Sir Charles trat näher an den Behälter heran. Nur der Molch saß aufrecht darin und rührte sich nicht. »Wer hat hier gesprochen?« »Andy, Herr«, sagte der Molch. »Wer sind Sie?« »Wiggum«, stieß Sir Charles verwundert hervor. »Freut mich«, meinte Andreas höflich. »Wie geht es Ihnen?« »Zum Teufel«, brüllte Sir Charles. »Greggs! Hey, Greggs!« Der Molch gab sich einen Ruck und verschwand blitzschnell im Wasser. Mr. Thomas Greggs stürzte zur Tür herein, ganz atemlos und beunruhigt. »Yes, Sir«, »das Tier hier spricht. Entschuldigen Sie, Sir, sagte Herr Grex zerknirscht. »Das sollen Sie doch nicht tun, Andy. Ich habe Ihnen schon tausendmal gesagt, dass Sie die Menschen nicht mit Ihrem Geschwätz belästigen sollen. Ich bitte um Vergebung, Sir. Es wird nie wieder vorkommen. Ich meine, haben Sie dem Molch das Sprechen beigebracht?« »Ja, also er hat angefangen, Sir«, wehrte sich Grex. »Ich hoffe, es wird sich nicht mehr wiederholen, Grex«, sagte Sir Charles streng. »Ich werde Sie im Auge behalten.« Einige Zeit darauf saß Sir Charles mit Professor Petrov zusammen und man sprach über die sogenannte tierische Intelligenz, über bedingte Reflexe und darüber, dass die Volksmeinung den tierischen Verstand überschätze. Sir Charles erinnerte sich an Gregs sprechenden Molch. »Ich habe einen Molch hier«, begann er zögernd. »Es ist der bekannte Andreas Scheuchzeri und er hat sprechen gelernt. Wie ein Papagei.« »Ausgeschlossen«, sagte der Gelehrte. »Dann kommen Sie mit«, sagte Sir Charles. Und sie gingen. Am Eingang zu den Molchen blieb Sir Charles stehen. Von drinnen konnte man Besen, Scharren und eine eintönige Stimme hören, die etwas buchstabierte. »Warten Sie«, flüsterte Sir Charles Wickham. »Gibt es Menschen auf dem Mars?« buchstabierte die eintönige Stimme. »Soll ich das vorlesen?« »Etwas anderes, Andy«, antwortete eine andere Stimme. »Derby, Sieger, diesmal Pearlham, Beauty oder Gobernator?« »Pearlham, Beauty«, meinte die andere Stimme. »Aber lesen Sie vor.« Sir Charles öffnete leise die Tür. Herr Thomas Grex fegte mit seinem Besen den Boden und im Bottich mit Meerwasser saß Andreas Scheuchzeri und buchstabierte langsam krächzend aus der Abendzeitung, die er in den Vorderpfoten hielt. »Grex«, rief Sir Charles. Der Molch zuckte zusammen und verschwand im Wasser. Mr. Grex ließ vor Schreck den Besen fallen. »Yes, Sir?« »Was soll das heißen?« »Ich bitte um Vergebung, Sir«, stotterte der unglückliche Grex. »Andy liest mir vor, während ich fege, wissen Sie? Und wenn er fegt, lese wieder ich vor.« »Wer hat ihm das beigebracht?« »Das guckt er selber so ab, Sir. Ich, wissen Sie, ich gebe ihm meine Zeitung, damit er nicht so viel redet. Er wollte immer nur reden, Sir. Ich dachte also, damit er wenigstens gebildet sprechen lernt.« »Andy«, rief Sir Wickham. Aus dem Wasser tauchte ein schwarzer Kopf hervor. »Yes, Sir«, krächzte er. »Herr Professor Petrov ist gekommen, um dich zu sehen.« »Sehr freut, Herr. Ich bin Andy Scheuchzer.« »Woher weißt du, dass du Andreas Scheuchzeri heißt?« »Es steht dir geschrieben, Herr. Andreas Scheuchzer, Gilbert Islands.« »Und liest du oft Zeitung?« »Ja, Herr. Jeden Tag, Herr.« »Und was interessiert dich da am meisten?« »Aus dem Gerichtssaal. Pferderennen. Fußball.« »Politik interessiert dich nicht?« »Nein, Herr.« »Wird es Krieg geben?« »Das weiß niemand, Andy.« »Deutschland baut einen neuen U-Boot-Typ«, sagte Andy besorgt. »Todesstrahlen können ganze Kontinente in eine Wüste verwandeln.« »Das hast du in der Zeitung gelesen, nicht?« fragte Sir Charles. »Ja, Herr. Derby-Sieger, diesmal Pearlham Beauty oder Gobernator?« »Was meinst du, Andy?« »Gobernator, Herr. Aber Herr Grex glaubt Pearlham Beauty.« Andy nickte. »Danke, Andy. Das genügt.« »Welche Filmschauspielerin gefällt Ihnen am besten?« Professor Petrov standen Haare und Bart zu Berge. »Entschuldigen Sie, Sir Charles«, brummte er, »aber ich muss schon gehen.« »Gut, gehen wir.« »Andy, hättest du etwas dagegen, wenn ich einige gelehrte Herren zu dir bringen würde? Ich glaube, sie würden gern mit dir sprechen.« Soll mir eine Freude sein, Herr«, krächzte der Molch. »Auf Wiedersehen, Sir Charles! Auf Wiedersehen, Professor!« Kirmes in Nove Strašeci. Herr Povondra, Portier im Hause Bondi, verbrachte seinen Urlaub diesmal in seiner Heimatstadt. Tags darauf sollte Kirmes sein, und als Herr Povondra ausging, seinen 8-jährigen Franzi an der Hand, duftete ganz Neu Strašeci nach Kuchen. Auf dem Marktplatz haben bereits 2 Zuckerbäcker, ein Krämer mit Glas und Porzellan und eine Frau, die lautstark Kurzwaren anpries, ihre Stände aufgestellt. Und dann gab es noch eine Bude, die von allen Seiten mit Segeltuchplanen verkleidet war. Ein kleines dürres Männchen stand auf einer Leiter und brachte ein Schild an. Herr Povondra blieb stehen, um zu sehen, was es da geben würde. Das dürre Männchen stieg von der Leiter und betrachtete befriedigt die Tafel. Und Herr Povondra las überrascht »Kapitän Jan van Toch und seine dressierten Molche«. Herr Povondra dachte an den großen, dicken Mann mit Kapitänsmütze, den er einst bei Herrn Bondi vorgelassen hatte. Der hat es weit gebracht, der Arme, dachte Herr Povondra mitfühlend. Ein Kapitän? Und jetzt zieht er mit einem so armseligen Zirkus durch die Welt. So ein stattlicher, gesunder Mann war das. Ich sollte bei ihm reinschauen, meinte Herr Povondra mitleidig. »Lieber Freund«, sagte er, »ich möchte mit Kapitän van Toch sprechen.« Das Männchen schlug sich an die Brust im gestreiften Trikot. »Das bin ich, mein Herr!« »Sie sind Kapitän van Toch?« wundert sich Herr Povondra. »Ja, mein Herr«, sagte das Männchen und zeigte einen tätowierten Anker am Handgelenk vor. Herr Povondra blinzelte und überlegte. Ist es möglich, dass der Kapitän so eingeschrumpft ist? Das gibt es doch nicht. Ich kenne nämlich Kapitän van Toch persönlich, sagte er. Ich heiße Povondra. Das ist etwas anderes, sagte das Männchen. Aber die Molche stammen wirklich von Kapitän van Toch, mein Herr. Garantiert echte australische Echsen, mein Herr. Belieben einzutreten, gerade beginnt die große Vorstellung, plärrte er und hob die Plane am Eingang. In der Bude gab es nichts weiter als unangenehmen Geruch und eine Blechwanne. Etwas Schwarzes und Regloses von der Größe eines alten Welses lag da im Wasser. Nur hinter dem Kopf wölbte sich die Haut ab und zu und fiel wieder in sich zusammen. »Haben Sie nur diesen einen Molch?« fragte Herr Povondra vorwurfsvoll. »Der zweite ist eingegangen«, sagte das Männchen. »Das also ist der berühmte Andreas, meine Damen und Herren, die seltene und giftige Echse von den australischen Inseln. In seiner Heimat wächst er bis zur Größe eines Menschen heran und läuft auf 2 Beinen. Hey!« sagte er und stieß das Schwarze und Träge, das regungslos im Bottich lag, mit einem Stock an. Das Schwarze zuckte zusammen und tauchte schwerfällig aus dem Wasser auf. Franzi wich etwas zurück, aber Herr Povondra drückte ihm die Hand. »Fürchte dich nicht, ich bin bei dir.« »Wie Sie sehen, meine Damen und Herren«, fuhr das Männchen mit heiserer Stimme fort, »lebt dieses Tier im Wasser. Deshalb ist es sowohl mit Kiemen als auch mit einer Lunge versehen, damit es atmen kann, wenn es an Land geht. An den Hinterbeinen hat es jeweils 5 Zehen und an den vorderen je 4, damit es auch verschiedene Gegenstände greifen kann. Da!« Das Tier umschloss mit den Fingern den Stock und hielt ihn wie ein klägliches Zepter vor sich. »Und dieses Tier«, fügte es hinzu und hob feierlich die Stimme, »ist so intelligent und begabt, dass es wie ein Mensch sprechen kann.« Dabei klatschte er in die Hände. »Guten Morgen«, krächzte das Tier und blinzelte wie schmerzerfüllt mit den unteren Augenlidern. »Guten Tag, ich heiße Sie willkommen.« Der Molch verbeugte sich, seine Kiemen verkrampften sich. »Welcome, benvenuti.« »Kannst du rechnen?« »Ja, Wie viel ist 6 mal 7? 42, quäkte der Molch mit Anstrengung. Herr Povondra schüttelte verwundert den Kopf. Wirklich, wie ein Mensch. Wie heißt diese Stadt? Der Molch machte das Maul zu und schloss die Augen. Er ist schon müde, erläuterte das Männchen hastig. Was sagst du den Herrschaften? Der Molch verneigte sich. Goodbye, vielen Dank, adieu, auf Wiedersehen, und verschwand rasch im Wasser. Und sonst haben Sie nichts mehr, was Sie dem Kind zeigen könnten? Ich könnte Ihnen höchstens meine Frau zeigen. Sie war einmal die dickste Dame der Welt. Mariechen, komm mal her. Mariechen erhob sich schwerfällig. Was gibt's? Zeig dich den Herrn, Mariechen. Die dickste Dame der Welt neigte kokett den Kopf, schob ein Bein vor und hob den Rocksaum übers Knie. Ein roter Wollstrumpf wurde sichtbar. Herr Povondra zog den verstörten Franzi aus dem Zelt. Salamander-Syndikat. Präsident G.H. Bondi klingelte und erhob sich. Verehrte Anwesende, begann er, ich habe die Ehre, diese außerordentliche Hauptversammlung der Pazifischen Exportgesellschaft zu eröffnen. Ich begrüße alle Anwesenden und danke für ihr zahlreiches Erscheinen. Meine Herren, fuhr er mit bewegter Stimme fort, mir wird die traurige Pflicht zuteil, Ihnen eine betrübliche Mitteilung zu machen. Kapitän Jan van Toch weilt nicht mehr unter uns. Er ist Anfang des Jahres im Dienst an Bord unseres Schiffes Serka, unweit der Fanning-Insel, einem Schlaganfall erlegen. Ich bitte Sie, sich von den Plätzen zu erheben und sein lichtes Andenken zu ehren. Die Herren erhoben sich Stühle rückend und verharrten in feierlicher Stille. Ich bitte jetzt Herrn Direktor Wolawka, Sie mit den Geschäftsergebnissen bekannt zu machen, die die PEG in diesem Jahr erwarten kann. Meine Herren, begann Herr Direktor Wolawka geschäftsmäßig, denn jetzt ging es zur Sache. Die Lage auf dem Perlenmarkt ist sehr unbefriedigend. Nach dem abgelaufenen Jahr, in dem die Perlenproduktion nahezu auf das 20-fache des bereits günstigen Jahres 1925 gesteigert werden konnte, kam es bei den Perlen zu einem katastrophalen Preissturz bis um 65%. Deshalb hat der Vorstand beschlossen, die diesjährige Perlenernte erst gar nicht auf den Markt zu werfen und sie bis zu einer Erholung der Nachfrage einzulagern. Leider sind Perlen im Herbst vorigen Jahres aus der Mode gekommen, wohl deshalb, weil sie so enorm preiswert geworden sind. Demgegenüber, surrte Direktor Wolawka weiter, geht die Perlenproduktion in diesem Jahr bedenklich zurück. Eine Reihe Fundstätten musste aufgegeben werden, weil es sich vom Ertrag her nicht mehr lohnt, sie anzufahren. Die vor 2 oder 3 Jahren erschlossenen Fundstellen scheinen mehr oder weniger erschöpft zu sein. Deshalb erklärt der Vorstand bereits im Voraus, dass er für dieses eine Mal auf jegliche Tantiemen und Entlohnungen verzichtet. Peinliches Schweigen breitete sich aus. Wir zitieren im Folgenden aus dem Protokoll der außerordentlichen Hauptversammlung der Pazifischen Exportgesellschaft. G.H. Bondi erhebt sich. Meine Herren, wir haben diese außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um Sie ganz offen auf die ungünstigen Aussichten unserer Gesellschaft aufmerksam zu machen, die in den vergangenen Jahren Dividenden von stolzen 20-23% ausschütten konnte, neben gut dotierten Rücklagen und Abschreibungen. Jetzt stehen wir an einem Wendepunkt. Die Art unseres Wirtschaftsgebarens, die sich in den vergangenen Jahren bewährt hat, ist praktisch am Ende. Wir müssen neue Wege suchen. Sehr gut, ja, bravo, sehr gut, ja. Ich würde sagen, es ist vielleicht ein Wink des Schicksals, dass uns unser hervorragender Kapitän und Freund Jan van Toch gerade zu dieser Stunde verlässt. Mit seiner Person war jener romantische, schöne und etwas törichte Kleinhandel mit Perlen verbunden. Ich halte dieses Kapitel unseres Unternehmens für abgeschlossen. Es hat seinen, sagen wir, exotischen Reiz gehabt, aber es passt nicht in die moderne Zeit. Für mich persönlich war diese Geschichte mit den Perlen ein kleines Divertissement. Ja, meine Herren, aber ein Divertissement, bei dem Sie und ich anständige Gewinne einstreichen konnten. Außerdem besaßen die Molche in den Anfängen unseres Unternehmens einen gewissen Reiz der Neuheit. Was vor uns liegt, ist kein neues Kapitel, sondern ein neues Konzept. Meine Herren, eine Aufgabe für eine ganz neue und völlig unterschiedliche Imagination. Wir müssen Dichter sein, wenn wir die Welt in Schwung halten wollen. G.H. Bondi verneigt sich. Also gut, meine Herren, nehmen Sie bitte einen Bleistift zur Hand und schreiben Sie. 6 Millionen haben Sie. Multiplizieren Sie mit 50. Gibt 300 Millionen, nicht wahr? Multiplizieren Sie nochmals mit 50. Das sind jetzt schon 15 Milliarden, oder? Und jetzt sagen Sie mir bitte, was wir in 3 Jahren mit 15 Milliarden Molchen anfangen sollen. 6 Millionen Molche können wir noch mit Mühe und Not unterhalten. Bei 300 Millionen wird es schwierig. Aber 15 Milliarden Molche, meine Herren, werden uns über den Kopf wachsen. Die Molche werden die Gesellschaft auffressen. So ist es. Nach der Pause meldet sich Henry Brinkela zu Wort. Er gibt seiner Befriedigung darüber Ausdruck, dass sich die Molche so eifrig vermehren, wodurch der Besitz der Gesellschaft wächst. Ja, aber natürlich, meine Herren, wäre es Unsinn, sie für nichts und wieder nichts zu züchten. Wenn wir nicht selbst Arbeit für sie haben, schlage ich im Namen einer Gruppe von Aktionären vor, die Molche schlicht zu verkaufen. Als Arbeitskräfte an jeden, der eine größere Arbeit zu Wasser oder unter Wasser plant. Aber ja, das ist ja sehr gut. Sigmund Weisberger fragt, welche Arbeiten die Molche eigentlich verrichten könnten. Direktor Wolowka. Ja, aufgrund ihres natürlichen Triebes und ihrer außergewöhnlichen technischen Gelehrigkeit eignen sich die Molche insbesondere zum Bau von Wehren, Dämmen und Wellenbrechern, zur Anlage von Häfen und Kanälen, zum Abtragen von Untiefen und Schwemmland und Freilegung von Wasserstraßen. Sie können Meeresküsten sichern und regulieren, Festland erweitern und Ähnliches. In all diesen Fällen handelt es sich um arbeitsintensive Projekte, die Hunderte und Tausende von Arbeitskräften erfordern, um so umfangreiche Arbeiten, dass sich auch die moderne Technik nie an sie heranwagen wird, sofern sie nicht über genügend extrem billige Arbeitskräfte verfügen wird. Ja, also, so ist es. Bravo, hast du ausgezeichnet, bravo. G.H. Bondi. Hier vor mir, meine Herren, liegt ein ganzes Bündel vorläufiger Abkommen. Der Vorstand schlägt vor, einen neuen vertikalen Trust unter dem Namen Salamander-Syndikat zu bilden. Mitglieder des Molch-Syndikats wären neben unserer Gesellschaft gewisse Großunternehmen und finanzstarke Gruppen, zum Beispiel ein gewisser Konzern, der spezielle patentierte Metallwerkzeuge für die Molche herstellen wird. Ferner ein Chemie- und Nahrungsmittelkartell, das billiges patentiertes Futter für die Molche herstellen wird. Eine Gruppe von Transportgesellschaften, die sich unter Verwendung bisheriger Erfahrung besondere hygienische Tanks für den Molchtransport patentieren lässt. Ein Versicherungsblock, der die Versicherung der erworbenen Tiere gegen Unfall und Tod sowohl beim Transport als auch beim Einsatz übernimmt. Erregung. Aber das geht doch nicht. Dieses Aktenbündel, meine Herren, das sind lauter Verträge, die man nur zu unterzeichnen braucht, damit eine der größten Wirtschaftsorganisationen unserer Zeit entsteht. Der Vorstand bittet Sie, meine Herren, ihm Abschlussvollmacht zu diesem Riesenkonzern zu erteilen, dessen Aufgabe die rationelle Zucht und Exploitation der Molche sein wird. Beifall und Protestkundgebungen. Das Molchsyndikat wird nicht nur die Molche liefern, sondern auch jegliches Werkzeug und Futter für die Molche. Das heißt Mais, Stärkemehl, Rindertalg und Zucker für Milliarden Tiere. Ferner den Transport, die Assekuranz, veterinäre Aufsicht und so weiter durchwegs zu den niedrigsten Tarifen natürlich, die uns, wenn nicht das Monopol, so doch einen absoluten Vorsprung vor jeder künftigen Konkurrenz, die Molche verkaufen möchte, sichern werden. Soll es doch jemand versuchen, meine Herren, mit uns wird er nicht lange konkurrieren. Aber nicht nur das. Das Molchsyndikat wird sämtliches Baumaterial für die Wasserbauten liefern, die die Molche ausführen werden. Deshalb stehen auch die Schwerindustrie, Zement, Bauholz und Steine hinter uns. Und nicht nur das, meine Herren, damit sind die Aufgaben des Molchsyndikats noch lange nicht erschöpft. Das Salamander-Syndikat wird in der ganzen Welt Arbeit für Millionen Molche aufspüren. Es wird Pläne und Ideen zur Beherrschung der Meere liefern. Es wird Utopien und gigantische Träume anregen. Es wird Projekte für neue Küsten und Kanäle liefern, für Dämme zur Verbindung von Kontinenten, für ganze Ketten künstlicher Inseln, für transozeanische Flüge, für neues Festland mitten im Ozean. Dort liegt die Zukunft der Menschheit. Meine Herren, 4/5 der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Das ist entschieden zu viel. Die Oberfläche unserer Welt, die Karte der Meere und der Länder muss korrigiert werden. Wir liefern der Welt die Arbeiter des Meeres, meine Herren. Das ist dann nicht mehr der Stil eines Kapitän Van. Doch die Abenteuergeschichte von den Perlen ersetzen wir durch den Hymnus der Arbeit. Wir können nur Krämer oder Schöpfer sein. Aber wenn wir nicht in Kontinenten und Ozeanen denken, haben wir unsere Möglichkeiten nicht ausgeschöpft. Man sprach hier vom Preis für ein Molchpaar. Ich möchte, dass wir in Milliarden Molchen denken, in Millionen und Abermillionen von Arbeitskräften, in Umwälzungen der Erdkruste, in neuen Genesen und neuen geologischen Zeitaltern. Wir können heute schon von künftigen Atlantiden sprechen, von alten Festländern, die sich weiter in die Weltmeere ausbreiten werden, von neuen Welten, die die Menschheit selbst erbauen wird. Verzeihen Sie, meine Herren, vielleicht liegt das für Sie utopisch, jawohl, aber wir betreten in der Tat die Utopie. Wir sind schon mittendrin, Freunde. Begeisterter, lang anhaltender Beifall, ausgezeichnet, bravo. Daraufhin stimmten 87% der Aktionäre dafür und nur 13% dagegen. Damit war der Vorschlag des Vorstands gebilligt. G.H. Bondi nahm Gratulationen entgegen.